scheint es wär für ewig, aber alles stürzt auch mal ein. Keine Sache, kein Monument, kein Mensch wird hier für immer bleiben. Auch keine Liebe hält, was sie verspricht, hält nur ein, zwei, drei Leben lang. Wann die Zeit die Geschichte wegwischt, kommt auf uns selber an. Ob auf Papier oder in Stein gemeißelt, alles brennt oder bricht in zwei. Die Welt befreit sich von Asche und Staub und zieht die Zeit an uns vorbei. Altes geht und Neues kommt und nur die Geister sind's, die bleiben. In der Erinnerung, in unseren Herzen, in unserem Lachen und Leiden. Sein oder nicht sein, lieb oder leiden, fallen oder kämpfen, du musst dich entscheiden. Sein oder nicht sein, und du stellst dich weichen, so war, so wird's bleiben. Sein oder nicht sein, lieb oder leiden, fallen oder kämpfen, du kannst dich entscheiden. Sein oder nicht sein, und du stellst dich weichen, so war, so wird's bleiben. So wird's bleiben. Schreiben. Sein oder nicht sein, lieb oder leiden.